Kapitel 10 Eulenspiegels Ende. In Mölln wird Eulenspiegel sehr krank. Das Ende ist nah, das weiß er. Das weiß bald die ganze Stadt. Eulenspiegel liegt im Sterben, sagen die Leute auf der Straße. Das hört auch ein Pfarrer, der in Mölln zu Besuch ist. Da muss doch was zu holen sein, denkt er und geht den Kranken besuchen. Eulenspiegel, sagt er, du hast im Leben viel Schlechtes getan. Bereust du wenigstens? Oh ja, mir tut vieles leid, antwortet Eulenspiegel. Dann musst du beichten. Eulenspiegel erzählt ihm einige seiner Abenteuer. Oh, das sieht nicht gut aus. Hast du nicht noch etwas Geld? Dann kannst du es mir geben und ich lasse Messen für dich lesen. Und das hilft? Ganz sicher. Morgen, Herr Pfarrer. Am Abend lässt sich Eulenspiegel eine kleine Kiste bringen und füllt sie mit Dreck. Auf den Dreck legt er ein paar Geldscheine. Dann macht er die Kiste zu und schläft zufrieden ein. Schon früh am nächsten Morgen steht der Pfarrer neben seinem Bett. Ach, Herr Pfarrer, sagt Eulenspiegel leise. Seht ihr das Kistchen? Nehmt euch etwas heraus, aber geht mit der Hand nicht zu tief hinein. Der Pfarrer sieht die Geldscheine und steckt die Hand in das Kistchen. Er fühlt etwas Weiches und Feuchtes. Pfui, ruft er. Was ist das denn? Ich habe euch doch gesagt, nicht zu tief hineingehen. Aber das hört der Pfarrer schon nicht mehr. Er ist weggelaufen. Dann macht Eulenspiegel sein Testament. Er ruft den Pfarrer, seine Freunde und den Stadtschreiber und erklärt: Da, neben meinem Bett steht ein großer Kasten. Tatsächlich, da steht er groß und schwarz. Alles, was ich habe, ist darin. Das ist für euch. Ein Drittel für meine Freunde, ein Drittel für den Rat der Stadt, ein Drittel für den Pfarrer. Ihr dürft den Kasten aber erst in 4 Wochen aufmachen. Bis dahin soll er im Rathaus stehen. Hier, den Schlüssel gebe ich dem Pfarrer. Und nun lasst mich. Lebt wohl! 4 Wochen nach Eulenspiegels Tod stehen sie alle vor dem Kasten. Der Pfarrer schließt ihn auf. Im Kasten liegt nur ein großer Stein. Das wart ihr, sagt der Pfarrer zum Stadtschreiber. Wer hatte denn den Schlüssel? Der Herr Pfarrer. Ihr wart das alle beide, brüllen die anderen. Freunde, Stadtschreiber und Pfarrer schlagen sich. Vor dem Rathaus bleiben die Leute stehen. Was ist denn los? Eulenspiegels letzter Streich, weiß einer. Der tote Eulenspiegel liegt aufgebahrt in der Totenhalle. Da läuft auch eine Sau herein mit ihren Ferkeln. Man hört sie quieken. Die Leute laufen hinter der Sau her, aber sie können sie nicht fangen. Sie ist zu schnell. Sie läuft unter Eulenspiegels Sarg, der Sarg fällt zu Boden. Die Sau und ihre Ferkel laufen hinaus. Der tote Eulenspiegel liegt jetzt auf dem Bauch. Schnell nehmen die Leute den Sarg und tragen ihn zum Grab. Am Grab stehen mehrere Pfarrer. Das geht nicht, sagt einer von ihnen laut. So einer wie Eulenspiegel darf nicht wie ein normaler guter Christenmensch begraben werden. Er liegt nicht auf dem Rücken, er liegt auf dem Bauch. Ach so. Die Pfarrer sehen sich an. Falsch herum? Ja, dann ist es richtig. Und sie gehen fort. Als man den Sarg ins Grab hinunterlässt, reißt einer der Stricke. Das hintere Ende fällt ins Grab. Das vordere bleibt hängen. Der Sarg steht im Grab. Die Leute schlagen ein Kreuz und das Grab wird geschlossen. Da steht er wohl noch heute. Und ein großer Stein liegt auf seinem Grab.